Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist die letzte Ausgabe vor unserer Sommerpause. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier heute Nacht live in der Sendung, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir beginnen mit einem Bekannten, nämlich mit Stefan, 28 Jahre alt. Hallo Stefan. Hi Domian. Wir haben uns vorgestern unterhalten. Ja. Du hast mir die Geschichte erzählt, dass du auf der Arbeit onaniert hast. Ja. Und du bist von dem Chef erwischt worden. Ja. Und hast dich dann maßlos geschämt und bist nicht mehr zur Arbeit gegangen. Ja. Ne, so war's. Ja. Und ich habe gesagt, wir unterhalten uns heute wieder miteinander. Und ich fände es sehr gut, wenn du doch so manns genug wärst und heute am Freitag zur Arbeit gehst und dich der ganzen Situation stellst. Habe ich auch gemacht. Du hast es gemacht? Ja. Erzähl, wie war's? Du bist heute Morgen dahin gegangen? Es fällt jetzt auch leichter, nachdem wir uns jetzt unterhalten haben halt. Ja. Ich war zur Arbeit gegangen halt und ich habe die Nacht total schlecht geschlafen natürlich. Mhm. Wir sagen nochmal dazu, du machst gerade eine Umschulung zum, wie nennt sich das? Zum Schlosser. Zuschauer. Ich war vorher halt Gebäudereiniger. Ja. Mhm. Wie nennt sich das? Das ist gut. Also ich hatte es nicht mehr in Erinnerung. Also Umschulung zum Schlosser, ja. Ja. Mhm. Und ich habe nachts nicht schlecht geschlafen, ich war natürlich nervös. Mhm. Ich habe mir dann natürlich gesagt halt, dass ich durchstehen muss. Ja, genau. Ich habe ja wohl keine andere Wahl, würde ich sagen. Ja. Die ganze Lage ist allerdings ziemlich eskaliert, sag ich mal. Eskaliert. Erzähl, du bist heute Morgen um wie viel Uhr war Arbeitsbeginn? Ich war pünktlich um 8 da. Pünktlich um 8? Ja. Dann ich war eine halbe Stunde vorher da. Ich habe eine halbe Schachtel Marlboro erstmal weggezogen. Mhm. Und ja gut, ich bin dann rein halt und war alles positiv verlaufen erst. Mhm. Das heißt, die Leute, die da waren, die haben, ja okay, die haben natürlich gelächelt irgendwo. Natürlich, es hat sich rumgesprochen. Und ob? Natürlich, ja. Ja, gab es irgendwelche... War okay, keiner hat mich darauf angesprochen. Ja. Halt. Ich bin dann halt zum Spind. Mhm. Halt mit meiner Dachstasche halt unterm Arm. Mhm. Und ja, da stand dann eine Zebra-Rolle vor. Mit einer obszönen Zeichnung. Mit einer obszönen Zeichnung? Mit einer obszönen Zeichnung. Also im Prinzip warst du das wahrscheinlich, während du in Aktionen warst. Auf der Zeichnung. Kann man so bezeichnen. Kann man so bezeichnen, ja. Da war ein Figürchen auf einer Sonne sitzend, bei einer gewissen Tätigkeit. Ja. Daneben stand, Stefan ölt mal wieder sein Werkzeug. Daneben stand, hallo Wichser. Naja, ist doch auch okay, ne? Ich fand es nicht lustig, muss ich sagen. Nein. Ich bin danach dann abgehauen. Du bist dann abgehauen? Ich bin dann abgehauen. Wie, du hast gar nicht den ganzen Tag gearbeitet? Nee, aber ich habe mit dem Chef telefoniert. Mhm, der hat mich angerufen. Der hat dich danach dann angerufen? Der hat mich angerufen, ja. Mhm, und dann? Der meinte, Junge, steht da durch. Mhm. Dann hat er natürlich dabei gelacht, so, aber mhm. Ein Verständnis dafür. Und ich bin krank geschrieben. Ja. Ich war zum Hausarzt gegangen mhm. und hat mir auch die Wahrheit gesagt. Mhm. Hat auch gelacht. Mhm. Aber ich kenne den sehr, sehr lange, deshalb. So, du bist jetzt krankgeschrieben? Ich bin krankgeschrieben seit 14 Tagen. Okay. Und das kann ich regeln. Ich denke mal, ich hoffe, dass in der Zeit dann Gras um die Sache wächst. Ja, mach die Runde. Genau. Und danach willst du aber auf jeden Fall wieder zur Arbeit gehen? Ich muss es. Du musst es. Und der Chef hat auch gesagt, ist dann okay. Das ist okay. Ja, wunderbar. Also, jetzt hast du ein bisschen Luft zum Durchatmen. 2 Wochen krankgeschrieben ist dann eine gute Zeit. Und dann ist es ja auch alles gar nicht mehr so ganz schlimm, Stefan. Ne? Problem ist irgendwo, ich war heute einkaufen gegangen, aber ich habe einen Nachbar auch gemacht halt. Ich wohne in einem ziemlich kleinen Kuhkasten. Mhm. Und meine Kollegen, die haben wirklich, glaube ich, jedem gesagt, irgendwas Sache ist. Stefan, musst du jetzt... Ich traue mich gar nicht mehr irgendwie aus der Bude raus, muss ich sagen. Wahrscheinlich wird die Kassiererin dich im Supermarkt demnächst auch hämisch anlächeln und dir vielleicht ein Päckchen Tempotaschentücher so schenken oder so. Musst du erst mitleben. Die wird bestimmt lächeln. Ja. Ja, mein Rücken. Die macht auch Witz, die weiß es auch. Ja. Und zwar durch die Arbeitskollegen. Halt. Aber du hast recht, in 2 Wochen ist da ein bisschen Gras drüber gewachsen und dann wird es schon wieder werden. Wir haben eine Rückmeldung bekommen von dir, das ist ja schön. Ich finde es gut, dass du auf jeden Fall heute hingegangen bist. War jetzt der erste Schritt wieder ins Leben danach. In 2 Wochen kommt der nächste. Und dann kommt der nächste Schritt, genau. Alles Gute, Stefan. Ja, danke. Und mach es demnächst zu Hause, ne? Das meinte meine Freundin übrigens auch. Ja. Die hat natürlich gefragt, wen genüge ich denn nicht. Ja, aber die macht auch Witze darüber, weil die steht zu mir. Ziemlich doll hier. Wir stehen auch alle zu dir, Stefan. Mach's gut. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt über obskure Dinge, witzige Dinge, bizarre Dinge, ernste Dinge, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Vanessa, 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen. Morgen, Vanessa. Was ist denn dein Thema? Ja, und zwar, letzte Woche habe ich ja bei 1 Live mal angerufen, bei euch. Hast du bei 1 Live angerufen? Ja, genau. Da habe ich den Stefan kennengelernt aus Düsseldorf. Der hat gesagt, sollen wir uns mal treffen? Mhm. Da hat er gesagt, okay. Da habe ich auch gesagt, okay. Den hast du über 1 Live kennengelernt? Ja, genau. Mhm. Da hat er mich verarscht. Der Stefan hat dich verarscht? Ja, genau. Inwiefern denn? Und zwar, ich komme dich besuchen, also in Gummersbach. Mhm. Du lebst also in Gummersbach? Ja. Ja. Dann hat er gesagt, ich komme zu dir. Dann habe ich gewartet und gewartet und dann kam er nicht. Na, hör mal. Und hast du ihn nochmal angerufen? Ja, der legt ja wieder auf. Also es war so eine Kontaktsendung, müssen wir hinzufügen, ne? Mhm. Ja, über die ihr euch da kennengelernt habt. Ja, genau. Jetzt legt er wieder auf. Ja, und nun? Hat er dich verarscht? Nun ist das dumm gelaufen. Ja, als ich mache ja eine Lehre als Hauswirtschaftshelferin. Ja. Und zwar, da war ich in der Großküche, da habe ich mein Handy angehabt, da hat er mich angepiepst, da hat er gesagt, Entschuldigung, Vanessa, ich bin seit 10 Minuten mit meiner Ex-Freundin wieder zusammen. Mhm. Na, immerhin, ne, hat er es dir dann noch gesagt. Ja. Immerhin. Und nun? Weil der hat mir auch versprochen, mir einen Brief zu schreiben mit Foto und so, da hat er auch nicht gemacht, da hat er mich verarscht. Er hat mich sowas von irgendwie gebrochen. Na ja, gut, aber wenn er vielleicht doch aufgrund irgendwelche Umstände, die wir jetzt gar nicht so kennen, wieder mit der Freundin zusammengekommen ist, hat er es dir ja wenigstens gesagt und dann hat er ja auch kein Interesse mehr an einem weiteren Kontakt, ne? Mhm. Ach, Vanessa, nimm das mal nicht so ernst. Das kann halt, das kann schon mal passieren, ne? Mhm. Und machen wir weiter mit bei solchen Sendungen. Es gibt sicher auch viele andere nette Stefane oder Stefans, die dann auch ihr Wort halten. Und wo nicht noch eine Ex-Freundin irgendwo in der Ecke sitzt, die dann doch wieder zupackt. Ja, klar. Ja. Schöne Grüße nach Gummersbach. Jo, danke. Tschüss, Vanessa. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Frage in die Regie. Ich frage die Regie. Ich habe hier keine Claudia. Ich muss die Regie fragen. Matthias, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Matthias. Warum hast du angerufen? Ja, ich habe eine Mama, die ist taubstumm. Mhm. Und ich muss ihr immer deine Sendung also übersetzen. Mhm. Matthias, klein Moment mal bitte. Die Mama sitzt dann immer mit vor dem Fernseher? Ja. Mhm. Und ich hocke dann vorne mit meinem Drehstuhl und dann übersetze ich ihr das Ganze. Und du übersetzt das dann mit Gebärdensprache? Ja. Ja. Und das geht jeden Abend so? Ja, nicht jeden Abend, ich muss an der Schule machen, aber wenn ich am Vormittag eine Stunde frei habe oder so, dann machen wir das dann schon. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Das heißt, ich vermute mal, dass deine Mama eigentlich Leuten auch von den Lippen ablesen kann. Kann sie das? Ein bisschen. Frag sie mal, ob sie mich zumindest lippenmäßig versteht. Sie kann natürlich nicht die Anrufer verstehen, das ist logisch. Ah, okay. Mhm. Gesagt, sie kann es nicht so gut, aber ein bisschen, also so die bekannten Sachen kann sie. Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt für dich dann auch eine harte Aufgabe, ne? Du sitzt dann da vor dem Fernseher, drehst dich immer rum, wie du es gerade gesagt hast, ne? Auf dem Drehstuhl und musst übersetzen. Macht dir das denn immer Spaß? Ja, manchmal nicht. Kommt auch immer auf das Thema drauf an. Ja. Was du mal machen könntest, ja. Einfach mal so einen Übersetzer hinten drin haben. Ja, ja. Weil es gibt sicherlich sehr viele Menschen, die was deine Sendungen sehen. Mhm. Es gibt ja so. Die können nicht hören und sprechen. Ja, es gibt ja so Fernsehsendungen, da ist in dem Bild, ich glaube oben rechts, ne, ist so ja, ein Kreis so ein Kreis eingeblendet, dann steht dann hier jemand und macht die Gebärdensprache. Aber das ist jetzt zu langweilig. Das ist jetzt zu langweilig. Ja, aber die schaut lieber so ein Krimi oder ein Horror an, bevor sie so was anguckt. Ach so. Sag mir, Matthias, wie hast du seit wann oder wie hast du das gelernt? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, diese Gebärdensprache zu beherrschen. Also vor 6 Jahren, also da war der Unfall vor 6 Jahren. Und dann sind wir danach, also wo es ihr wieder besser gegangen ist, in eine Schule gegangen. Ach, das ist durch einen Unfall passiert. Das war nachmittags und abends. Matthias, das ist durch einen Unfall passiert, ja? Ja. Was war das für ein Unfall? Da ist sie in Ausland, das war in Holland drüben, mein Papa, ist sie da hingefahren, wollten halt nach Vögel gucken, weil meine Mama Vögel züchtet. Und dann sind sie in ein Gas-LKW reingerammt worden, von hinten in einen anderen LKW, und durch das Gasauslauf ist mein Vater dann getötet worden, also verbrannt von meiner Mutter. Und sie hat halt eben von dem Gas und durch den ganzen Schock konnte sie halt nicht mehr hören und reden. Und das kann man, das wird für immer so sein. Ja, sie geht also einmal im Monat zum Arzt. Dann muss sie Blutkontrolle und sowas machen, weil sie auch ziemlich krank ist und nervlich und instabil. Und einmal im Jahr auf eine Kur. Die beiden waren damals alleine unterwegs? Ja, also ohne mich. Und ich war damals bei der Oma. Bist du das einzige Kind oder hast du noch Geschwister? Mein Bruder war noch dabei, er ist auch tot. Da warst du 11, ne? Ja. 11 Jahre. Kannst du dich wahrscheinlich sehr gut dran erinnern, ne? Das muss ja damals ganz, ganz schlimm für dich gewesen sein, ne? Das zu erfahren. Ja, aber die Zeit heilt alle Wunden. Aber du hast deine Mama. Die Mama ist zwar. Und meine Mama sagt immer, du erinnerst dich irgendwie an meinen Papa. Aha. Der sieht das ja ähnlich. Aha. Das ist ja sehr nett. Ja, erzähl mal, du wolltest aber jetzt berichten, wie du das gelernt hast mit der Sprache, mit der Gebärdensprache. Ja, also wir waren da in der Schule, in so einer Abendschule, da waren mehrere. Und da waren, also viele hatten auch Kinder dabei gehabt. Ich muss auch für die Banksachen, ich habe für alle Kontos Vollmacht, weil ich das erledigen muss. Das kann sie ja nicht. Und dann haben wir das halt eben gelernt. Also ich habe 1,5 Jahre gebraucht, bis sie alles konnte, und sie hat 2 Jahre gebraucht. Ist dir das schwer gefallen, diese Sprache zu lernen? Mir nicht so, ich bin ein sehr intelligenter Schüler, also ich kann sowas sehr leicht merken. Ja. Aber sie ist schon älter und da hat es länger gedauert mit vielen Problemen. Ja, wie alt ist die Mama? Die ist 39. Naja, gut, das ist auch noch nicht so sehr alt. Aber du bist jung und intelligent, dann geht's noch schneller. Ja. Kann man denn mit dieser Gebärdensprache, ich gucke mir das immer ganz fasziniert an, wenn ich irgendwo in Köln in der Stadt oder irgendwo in Städten sieht man ja schon mal so Gruppen von Leuten, die taubstumm sind. Und da erklären dann Fremdenführer das in Gebärdensprache, was es zu erklären gibt. Das sieht ja ganz irre aus. Kann man denn mit dieser Sprache auch so Feinheiten ausdrücken? Oder ja, also kann man schon. Das geht schon. Also du kannst dich mit deiner Mutter über diese Gebärdensprache auch ganz, ich sage es mal, ganz differenziert und auch in Nuancen unterhalten. Ja, für alle Wörter gibt es nichts, aber wir haben unsere eigenen noch nebenbei, unsere eigenen Zeichen noch. Ach so. Was ist denn so ein Wort, wo du sagen würdest, na, das kann man sehr schwer in Gebärdensprache darstellen? Fällt dir eins ein? Schon viele. Englische. Englische? Englische, also ausländische. Also die Leute, die was das also gemacht haben, die Gebärdensprache, die haben sehr gut die Sprache ausgetüftelt. Ich habe gerade, hast du gesagt, dass dein Bruder bei diesem Unfall auch ums Leben gekommen ist. War das ein älterer Bruder oder ein jüngerer Bruder? Jüngerer Bruder. Wie alt war der? 9 Jahre damals. So, das habt ihr beiden euch aber arrangiert in eurem Leben und auch mit dem Schicksal. Und hast du das Gefühl, dass ihr so ganz gut zurande kommt und durch den Alltag auch kommt? Ja. Das geht schon. Das geht schon, ja. Jetzt nochmal zur Sendung, wenn du denn immer unsere Sendung übersetzen musst. Was sind denn so eher deine Themen, die dich interessieren? Und was sind eher die Themen, die die Mutter interessiert? Wir haben eigentlich die gleichen Interessen und das sind eigentlich lustige Sachen. Und bei Traurigen geht es uns auch immer sehr ans Herz. Das war mal vor, ich weiß nicht, ein Jahr oder so, dann hat bei dir ein Mädchen angerufen, das was keine Beine mehr gehabt hat und so. Und es wurde vergewaltigt von ihrem Onkel, glaube ich. Und da hat sie dann auch geweint und so. Also habe ich da zwei ganz treue Fans in euch, die ihr da abends immer zuschaut. Das geht natürlich nicht immer, wie du gerade sagst, weil du zur Schule gehst, aber halt ab und zu und auch am Freitag, wenn du am anderen Tag ausschlafen kannst. Ja. Ja. Lieber Matthias, schön mit dir gesprochen zu haben. Du grüßt mir ganz herzlich deine Mama. Ja. Und ich wünsche allen. Ich hätte es lesen können. Das ist toll. Und wie heißt deine Mutter mit Vornamen? Ingrid. Schöne Grüße und alles Gute. Und dir auch, Matthias. Ja, ich soll dir ausrichten, deine Sendung ist total super. Dankeschön. Und mach weiter so. Ja, das machen wir. Ich soll dir irgendwann mal einen Preis verleihen, du bist schon gut. Ich danke dir, Matthias. Tschüss. Also tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Simone und die ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Frosch im Hals. Ja, ein bisschen. Simone, dein Thema. Ja, also mein Thema ist ein gewisser Ernst August und seine Pinkelaktion da von dem türkischen Pavillon. Ja. Das ist ja echt. Also der Prinz von Hannover, über den unterhalten wir uns jetzt. Ja, genau. Und der war auf der Expo. Ja, genau. Und der soll, mittlerweile kann man es ja fast beweisen, weil es Fotos gibt. Ja, die Fotos sind sehr eindeutig. Gegen den türkischen Pavillon gepinkelt haben. Ja, also es ist echt hammerhart, also peinlich ohne Ende. Du bist eine junge Frau von 23 Jahren, interessiert dich denn es ist ja eher mehr so ein Klatsch- und Tratsch-Thema, ne? Den meisten geht das ja wahrscheinlich an der Schulter vorbei, ne? Ja, also ich meine, es ist, wie soll ich sagen, also peinlich würde ich sagen. Ich meine, er ist ja irgendwie schon was Höheres, nicht mal so sagen kann. Kann man sagen. Ich meine, ganz eng verwandt übrigens mit der englischen Königin. Ja, das ganz, ganz eng. Weil die ist Peinlichkeiten gewöhnt von ihrem Königshaus, ja. Ich denke mal. Aber ich meine, also ich weiß es nicht. Besonders seine Frau tut mir da echt leid. Also ich meine, weil die muss ja auch, wer weiß was denken. Ich meine, sie ist mit ihm verheiratet, aber trotzdem. Sie sieht immer so ganz, ganz, ganz still und auch ein bisschen leidend aus auf Fotos, ne? Ja. Wie mag er mit ihrer Frau, mit seiner Frau umgehen? Ja. Ne? Das ist die Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen. Nun ist er ja schon öfter aufgefallen, ne? Ja. Damals auch bei der, durch diese Prügelszene auf dem Fotografen. Ja. Da überlegt man sich natürlich, was in so einem Mann vorgeht, ne? Hm. Der ist wahrscheinlich so cholerisch und der ist sehr reich und denkt sich, na Gott, ich kann mir das ja erlauben und wenn ich vor Gericht komme, dann zahle ich halt die Gerichtskosten, ist ja auch völlig wurscht, ne? Hm. Na, aber es ist keine Art, also ich meine, auch so die anderen Sachen, die er sich da gelappt hat, dann auch mit der Dame da bei der Bildzeitung, also ich meine, ja, die Fotos waren ziemlich eindeutig, also das hat die Frechheit zu besitzen, das auch noch abzustreiten, also ich meine, das ist ja dann schon... Also ich habe die Fotos gestern auch gesehen, das ist natürlich, eigentlich ist es der Beweis, ne? Ja. Ja. Ich fand es auch ziemlich witzig, wie die Bilder sich da so schön drüber geschmiert, diesen Anblick wollen wir unseren Lesern und den anderen Fans da ersparen. Ja, die haben so ein kleines Kreuzchen darüber gemacht, ne? Also, dass man nicht das beste Stück von ihm auch noch sieht. Ja. Hör mal, wieso interessierst du dich für Königshäuser, für Blaublüter und sowas? Ja, weiß ich so, von meiner Mutter her, die interessiert sich da auch sehr viel, wir unterhalten uns sehr viel drüber und es ist eigentlich recht interessant, also weil sie auch ziemlich viel weiß, also von, ja, was schon länger her ist und so und auch sehr viel erzählt und so. Dann müsste dich doch als junge Frau auch brennend interessieren, dass William gerade 18 Jahre alt geworden ist. Ja, ne? Interessiert mich ja auch sehr. Ja, was denkst du denn zu ihm? Den wahrscheinlich späteren König von England, ne? Ja, also sehr nett. Also ich meine, er ist sehr natürlich geblieben. Ja. Und also ich finde, ist es für ihn ein Glück, dass er mehr von seiner Mutter als von seinem Vater hat. Also, findest du ihn auch attraktiv und hübsch? Ja, auf jeden Fall. Ja, also der Bettkante schubsen würde ich ihn nicht. Sehr nett, also doch. Ja, vielleicht sollten wir ihn mal informieren, dass das eine Simone in Deutschland gibt, die ihn nicht von der Bettkante schubsen würde. Naja. Ich habe ihn ja neulich im Fernsehen gesehen, bei so einer Berichterstattung, ist über zu seinem Geburtstag. Er ist ja Linkshänder, ne? Mhm. Wusste ich auch gar nicht vorher. Das wusste ich. Das wusstest du. Und dann hatten die noch so schöne Ausschnitte. Er ist ja auf irgendeiner Elite-Schule, in Eton ganz genau. Ich bleib schon, das ist bombig informiert. Da haben die ja auch Kochkurs, ne? Ja. Und da müssen auch Prinzen, so wie er, künftige Könige, ja kochen lernen. Ne? Und das hat er gemacht und das war ganz süß, der Ausschnitt. Fand ich auch super klasse. Also ich fand auch gut, dass er zu seiner eigenen Party quasi nicht gekommen ist, weil er das Abi gebüffelt hat. Also doch, Respekt. Also. Würdest du es denn gerne sehen, dass quasi die Thronfolge übersprungen wird, dass also nach Queen Elizabeth nicht Prinz Philip kommt, sondern direkt William, vielleicht in ein paar Jahren? Das hat man ja auch schon mal gemunkelt. Ja, ich denke schon. Also es wäre ja dann der Prinz Charles, wir gehen mir ja dann sowieso... Der Prinz Charles, nicht Philipp, ja, Charles, ja. Sein Vater, denke ich, wird wohl abdanken zu seinen Gunsten, weil ich denke mal, die Leute wollen ihn auch haben da als König, also ich denke auf jeden Fall. Kann man sagen, dass es dein Lieblingsadliger ist auf der Welt, oder gibt es noch jemanden, den du noch viel toller findest? Also er ist schon mal ganz nett und ja, dann Queen Mum finde ich eigentlich auch ganz lustig. Die wird ja 100, ne? Ja. Die wird ja bald 100 Jahre alt. Das ist sehr spektakulär. 100 Jahre alt. 100 Jahre lang im Königshaus. Ja. Haben wir alles nicht, ne? Nö, kein Kaiser, kein König, kein... Ja, nur stattdessen Prinz Ernst August von Hannover. Der rumpinkelt, ne? Ja. Wir haben einen pinkelnden Prinzen. So ist es. Wir sind gestraft. Naja. Ich danke dir für das ausführliche Gespräch über die Königshäuser in Europa. Ja. Tschüss, Simone. Ja, ich wollte auch sagen, deine Sendung finde ich echt super. Mach weiter so. Ich danke dir herzlich. Ja. Okay. Vielleicht, wir haben ja ab und zu ja prominenten Besuch, ne? Wenn du das weißt. Ja. Vielleicht sollten wir uns ja mal um Prinz William bemühen. Oh ja, das wäre doch mal wär was Neues. Wäre ein Reißer, ne? Würdet ihr wahrscheinlich alle wie gebannt vorsitzen, ne? Wenn der schmucke Bursche hier sitzen würde. Mhm. Ja, doch. Aber da musst du erstmal Deutsch lernen vorher. Ja, klar. Simone, mach's gut, tschüss. Okay, tschüss. Lea. Hallo. Eine junge Dame mit dem schönen Namen Lea. 15 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Lea. So, jetzt zu uns beiden. Ja. Du hast mich angerufen. Ja. Ja. Und ich bin super nervös. Ah, ich auch. Was machen wir jetzt? Hören wir jetzt auf zu telefonieren? Nee. Nein. Und wenn wir auch stottern, ist völlig egal. Wir reden einfach mal jetzt drauf los. Okay. Also, es geht um einen Jungen. Ich dachte es mir. Ja, war klar. Ich dachte es mir. Und also, quasi... Ja? Der ist auf unserer Schule. Ja, wie alt ist er? 18. Ach. So alt schon. Ja. Ah. Und ich fand ihn halt früher halt immer halt schon super cool und also er sieht auch super aus auf jeden Fall. Magst du mir den Namen nennen? Ja, Markus heißt er. Markus. Ja, und ich habe ihn halt in der Schule öfters gesehen, aber er hat mich halt nie beachtet. Und ja, und dann war halt am Karneval eine Party bei einem Freund. Und da waren halt auch, da kamen am Schluss halt auch noch ältere Leute. Ältere Leute, also so 18-Jährige, 19-Jährige. Ja, genau. Und der ist halt auch gekommen. Ja. Also damit habe ich nicht gerechnet, aber er ist halt gekommen. Und dich traf der Schlag, ne? Ja, ich war erstmal super geschockt. Als du ihn sahst, ne? Ja. Und erst hat er mich halt wieder nicht beachtet. Und dann, keine Ahnung, ich habe mir dann halt ziemlich viel Mut angetrunken. Er war halt auch ziemlich besoffen. Und ja, am Schluss der Party haben wir halt die ganze Zeit getanzt miteinander. War dann halt auch voll lustig. Ja, und dann hat er mir halt gesagt, dass wir uns doch irgendwann den Abend noch, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Uhr es war, noch treffen sollten. Aha. Weil er wohnt halt nicht so weit von mir entfernt. Ja. Ja, ich glaube 12 Uhr, ja, ungefähr. Und ich habe mich mit ihm getroffen. Und er hat mich halt zu sich nach Hause eingeladen. Ja, ich bin mitgegangen. Dann hat er halt so, ja, keine Ahnung, super schnulzige Musik aufgelegt, so Kuschelrock oder so. Ja, denke ich mal. Ja, da wir beide super besoffen waren, ja, wir haben miteinander geschlafen. War halt für mich das erste Mal. Ja, ich weiß, ich bin dann halt irgendwann nach Hause gegangen. Halt super verliebt. Ja, am nächsten Morgen aufgewacht die ganze Zeit, ja toll, hat sich nicht gemeldet. Ja gut, am nächsten Morgen, so schnell kann er sich ja nicht melden. Ja, also den ganzen Tag über nicht gemeldet. Das war Karneval, ne? Worüber wir jetzt reden. Ja. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Ja. Was ist denn bis heute nur geschehen? Ja, nichts. Also ich habe ihn am nächsten Morgen, also nicht am nächsten Morgen, irgendwann im Laufe des Tages angerufen. Er hatte sich wohl bei der ganzen Sache nichts besonders gedacht. Er hat sich halt entschuldigt. Hat aber gesagt, dass er halt dabei nichts Besonderes gefühlt hat. Ja. Und ich war halt ganz Karneval super scheiße drauf. Hast du ihn jetzt seitdem, also jetzt seit Karneval, was ja nur einige Monate schon her ist, bis heute nochmal privat getroffen? Nee, nur ganz kurz, wenn ich ihn irgendwo mal kurz angesprochen habe. Aber immer nur, wenn du ihn angesprochen hast. Er hat dich gar nicht angesprochen. Ja, also er ist halt auf meiner Schule, aber er beachtet mich halt so nicht mehr. Gehe ich jetzt recht in der Annahme, dass du, Lea, nach wie vor sehr verknallt in ihm bist? Ja. und gar nicht von ihm loskommst? Nein. Und immer wieder an dieses Ereignis denkst, Karneval? Ja, jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Jedes Mal, wenn du siehst. Und du kannst dich hoffentlich noch ein bisschen daran erinnern, an diese Nacht. Ich hoffe, dass du nicht so betrunken warst. Nee, es geht so. Naja, aber die Gedanken, die Erinnerungen sind schon noch frisch. Ja. Und bist ganz traurig. Ja. Aber Lea, noch klarer kann er es dir ja gar nicht sagen. Ne? Ja, ich weiß ja auch, dass ich so halt keine Chancen bei ihm habe. Mhm. Aber? Ich kann irgendwie nichts dagegen machen. Aber ich glaube auch, dass du dich in diesem Gefühl gehen lässt. Ich glaube, dass du immer wieder träumst und immer wieder an den Abend denkst und immer wieder dir was Schönes ausmalst mit ihm und dir irgendwelche romantischen Vorstellungen machst. Das wirst du immer wieder tun, bin ich fast sicher, stimmt's? Ja. Siehst du. Und das ist der erste Schritt, von jemandem wegzukommen, indem man das unterbindet, indem man sich selbst das verbietet. Denn es hat ja gar keine Chance. Der wird dich nie lieben. Der wird nie irgendwas mit dir machen wollen. Wahrscheinlich bist du dem viel zu jung und du warst eine leichte Beute für den beim Karneval. Du warst 15, du hast den angehimmelt, du warst ein bisschen betrunken und er wollte einfach die schnelle Sexnummer haben und die hat er mit dir gefunden. Ansonsten interessierst du den nicht die Bohne. Ja, es war halt auf der Party, die ganzen Freunde von ihm haben ihm halt dazu wohl geraten, also ich nachher erfahren habe, dass er sich halt an mich ranmachen soll, weil, ja, keine Ahnung. Ja, noch schlimmer. Das heißt also, er ist noch von anderen auf aufmerksam gemacht worden. Ist jetzt auch alles egal. Entscheidend ist, dass er gesagt hat, dass er mit dir gar nichts zu tun haben will. Und er beweist es ja auch. Er meldet sich bei dir nicht, er lässt sich links liegen. Und er will nichts von dir. Ja. So. Das ist die Wahrheit. Und das sind die Fakten. Und jetzt musst du gegen deine Gefühle vorgehen. Das muss man leider Gottes manchmal im Leben tun. Auch wenn man jemanden lieb hat oder verknallt ist. Ja, das würde ich ja gerne. Ich weiß aber nicht, wie ich es machen soll. Ich habe es ja gerade schon gesagt, indem du die Träumerei sein lässt. Und indem du nicht immer wieder alles auffrischt. Sondern wenn du anfängst, an ihn zu denken, verbiete dir ganz einfach, an ihn zu denken. Wisch es so im Kopf weg. Das ist ein mühsames Ding, ein mühsames Training, aber nur so funktioniert es. Also soll ich quasi versuchen, mich irgendwie von ihm abzulenken? Oder? Innerlich ja, immer wieder und immer und immer und immer wieder. Und vielleicht auch einen Blick wieder kriegen für andere nette Jungs. Mhm. Weil ich glaube, im Moment bist du noch so besessen von Markus, dass du gar keinen anderen Jungen richtig nett findest. Kann sein, ne? Ja. Hm. So seid ihr jungen Mädchen, Lea. Ja. Aber so sind nicht nur junge Mädchen, so sind auch erwachsene alte Leute. Wenn die richtig verknallt sind, dann ticken wir alle irgendwie manchmal aus. Wenn man verliebt ist, dann setzen alle Kriterien der Logik irgendwie wirklich, sind irgendwie außer Kraft gesetzt. Ja, das soll man nicht sehr beruhigen. Nein, aber es wird tausendmal dir im Leben noch passieren. Damit kann ich dich auch beruhigen. Lea, also verbanne ihn aus deinem Kopf und verbanne ihn aus deinem Herzen. Tritt immer so dagegen, wenn er anfängt, sich breit zu machen in deinem Kopf. Hm? Alles Gute, viel Erfolg, viel Glück und einen schönen und einen netten neuen Jungen wünsche ich dir. Ja, danke und deine Sendung ist super. Ich danke herzlich. Tschüss, Lea. Tschüss. Ciao. So, wen haben wir jetzt? 42 Jahre alt. Wie heißt er? Andreas. Und kommt aus Hamburg. Ja. Das ist ja ganz toll. Ja, da leben auch Menschen. Ja, ich weiß. Also Hamburg ist eine wunderbare Stadt. Ich mag Hamburg auch sehr gerne. Obwohl, dieses Wochenende ist ja in Berlin der Bär los. Dieses Wochenende ist der CSD in Berlin, ne? Ganz genau. Ja. CSD, also und Christopher Street Day. Und ich bin nicht da. Das ist schade. Wobei der Christopher Street Day in Köln unübertroffen ist. Ja, in Hamburg war aber auch ganz gut. Ja, ihr könnt das auch. Aber die Kölner sind natürlich die Meister im Feiern, ne? Das ist richtig. Böse Zungen behaupten ja, das sei sozusagen der zweite Karneval. Ich sag es dir, in Köln feiern mittlerweile alle CSD, alle Familien und alle Heteros, das ist völlig wurscht, Hauptsache es gibt was zu feiern. Bitte? Vielleicht sogar bald der Bischof. Bald der Bischof auch, ja. Es gibt auch Wagen hier in Köln, es ist richtig die Hölle los. Über was unterhalten wir uns eigentlich? Über den CSD, Andreas? Unter anderem, es ist so ein bisschen mit der Aufhänger und eine Sache, die ihr am Mittwoch in der Sendung hattet, glaube ich. Und zwar hatte dort jemand angerufen zum Thema Blinde und Erotik. So ist es. Es war jemand, der kritisiert hat oder bemängelt hat, dass es keine erotische Literatur oder auch pornografische Literatur für blinde Menschen gibt, also als Blindenschrift und so. Ja, es gibt also sehr wenig. Es gibt Romane, in denen das anklingt. Also die Hörbücherei in Marburg hat zum Beispiel die 120 Tage von Sodom. Das ist ein ziemlicher Hardcore. Das ist ein Schweineschinken. Ist aber nicht als Erotik, sondern eben als historischer Roman sozusagen. Das ist wirklich der knallhafteste Porno, den ich überhaupt gelesen habe in meinem Leben. Und das ist verpackt als Literatur, ne? Ja. Dessart, die 120 Tage von Sodom. Ja, genau. Und ich bin eben beides, also ich, nein, jetzt kann ich natürlich nicht Dessart, sondern ich bin blind und ich bin schwul. Eine Paarung, die man nicht so oft anscheinend antrifft. Das soll es aber auch geben, ne? Es soll blind und schwul. Es sitzt also hier leibhaftig am Telefon in Gestalt meiner. Bist du voll blind? Ich bin voll blind. Seit Geburt? Nein, ich habe mal gesehen, bis ich 18 war und hatte dann durch Gewebeveränderungen im Augenhintergrund irgendwann einfach blind geworden. Also so über 2 Jahre hinweg zog sich das. Ach, und das konnte man nicht irgendwie operativ, therapeutisch aufmachen? Ja, also ich habe da wirklich wochenlang in Krankenhäusern rumgelegen, aber es ließ sich zwar ein bisschen verzögern, aber zu der damaligen Zeit nicht beheben. Und bist dann vollkommen erblindet? Ja. Und siehst heute, ist es ganz schwarz? Ganz schwarz? Nee, ja, schwarz nicht. Es ist, wenn du beim Fernseher einen Stecker rausziehst, eine Antenne, hast du einen Ruherauschen, Schnee. Und sowas Ähnliches habe ich auch. Das heißt, der Sehnerv rauscht da irgendwie unspezifisch vor sich hin, aber das war's dann auch. Auch wenn du ins Bett gehst und die Augen schließt? Ja, völlig unabhängig von äußeren Einflüssen. Es ist einfach ein Verstärker rauf. Das Hirn arbeitet im Leerlauf, das Sehzentrum, und produziert irgendein Geistersignal. Nimmt man denn dieses Rauschen, wenn man das immer vor Augen, sage ich jetzt mal, wenn man das immer vor Augen hat, nimmt man das überhaupt noch wahr dann? Nimmst du das noch wahr? Nein, ich nehme es jetzt wahr, weil wir davon sprechen. Im Moment ein bläuliches Flimmern, aber da hätte ich sonst überhaupt nicht dran gedacht. Als du als junger Mann mit 18, 19, 20 Jahren dann vollkommen erblindet bist, ist für dich damals nicht eine Welt kolossal zusammengebrochen? Deine Welt kolossal zusammengebrochen? Jein. Also ich hatte natürlich, sag ich mal, 2 Jahre Zeit, mich damit abzufinden, dass das Sehen immer schlechter wurde. Und zum anderen, gut, Berufsvorstellungen sind zusammengebrochen. Ich bin... Was wolltest du damals werden? Ja, entweder, ja, so ein bisschen Nachrichten, Funkelektronik. Ich bin heute noch Funkamateur. Ich habe mich für Astronomie interessiert, das tue ich heute auch noch. Blick durchs Fernrohr ist also auch nicht mehr drin. Genau. Und gut, ich bin jetzt also im öffentlichen Dienst gelandet, in einem Büro, habe also auf einer Internatsschule in Marburg Abitur gemacht und dann eben hier in Hamburg die Schule besucht, habe mich von zu Hause abgelöst, habe in der Zeit dann eigentlich nach der Erblindung auch mein Coming-out gehabt als Schüler. Das habe ich mir vorher also auch nicht getraut. Ich weiß es also schon, seit ich so 12, 13 bin. Ja. Damals auch so die optischen Eindrücke. Ich mochte eben Jungs lieber als Mädchen begucken, um das mal so zu sagen. Damals konnte ich es ja noch. Und irgendwann, ja, im Internat, so ein bisschen der Auslöser war, dass andere anfingen, über mich zu reden. Nach dem Motto, der steigt den Jungs hier hinterher. Dann habe ich gedacht, Mensch, wenn andere schon über dich reden, dann rede lieber selbst über dich. Und nimm selbst in die Hand. Lass mich doch was zu deiner Blindheit fragen. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die von Geburt an blind waren, die... für uns Sehende eigentlich nicht nachvollziehbare Gedankenwelten haben, Vorstellungswelten. Du denkst doch sicherlich aufgrund dessen, weil du mal gesehen hast, nach wie vor in Bildern, oder ist es nicht so? Ja, also es gibt sogar das Ding, dass ich, wenn ich aufwache, mich an Träume erinnere, dass ich dann mich auch an Bilder erinnere, und zwar, so merkwürdig das klingen mag, an Bilder, die ich nie gesehen habe. Ich erinnere also Szenen, die ich nach der Erblindung sozusagen wieder träume, da verbinde ich auch Seheindrücke mit. Anscheinend kann das Gehirn die ganzen gespeicherten Bilder als Rohmaterial benutzen und mischt sich da was und hin. Neu verknüpfen, ja. Ja. Aber wir wollten ja eigentlich gar nicht so über dein Blindsein reden, sondern so habe ich es gerade verstanden. Du wolltest irgendwas über Homosexualität und Blindheit reden? Denn, wie gesagt, ich und ein Freund hier in Hamburg, der hatte auch sein Coming-out, nachdem ich nach Hamburg gezogen war und hier wohnte. Ich habe das so ein bisschen alles miterlebt. Kann es sein, dass dieser Freund Markus heißt? Nein, der heißt Marco. Marco? Ja, es gibt aber auch einen Markus, den ich kenne, der wohnt aber nicht in Hamburg, der wohnt ganz weit weg. Und kann es sein, dass dieser Marco 30 Jahre alt ist? Der Markus ist 30 Jahre alt. Aha. Habe ich denn hier einen? Marco ist hier aus Hamburg jemand, den ich kenne. Mit dem habe ich damals hier auch ein Treffen von blinden Schwulen organisiert. Nein, ich frage nur deshalb, weil irgendjemand ist uns jetzt, sehe ich gerade auf meinem Bildschirm, noch zugeschaltet. Ist ja, mir durchaus nicht ganz neu. Wer ist das jetzt? Markus oder Markus? Der Markus. Markus. Der schönste Kuss ist der Markus. Markus. Ihr beide seid blind. Ja. Du auch, Markus? Genau, ich auch. Ich bin im Gegensatz zu ihm geburtsblind. Du bist geburtsblind. Und ihr wolltet jetzt mit mir irgendwie über erotische Literatur reden, Schwule oder über was? Nee, eigentlich nur indirekt. Eigentlich über das Thema blind und schwul generell. Genau. Weil blind und schwul generell, ja. Wir beide sind eben, ich sag das letzte Mal, ich oute dich, Markus, darf ich das? Ja. Wir sind also beide doppelt betroffen, nicht? Mit Blindheit und mit Schwulheit geschlagen. Genau. Markus, du bist, stimmt das denn, 30 Jahre alt? Ich bin 30 Jahre alt, ja. Wie habt ihr beiden euch denn kennengelernt? Ja, das ist einer der beiden Sachen, über die ich auch unter anderem reden wollte. Es gibt nämlich Unterschiede im Blind-Schwul-Sein, also wie man da aktiv werden kann. Er ist zum Beispiel in der größeren Stadt mit Sicherheit auch allein schon aufgrund der Tatsache, dass es da mehr Angebote gibt, ein bisschen aktiver im Bereich unter anderem auch mal weggehen und gucken. Und ich bin hier so mehr in einer kleineren Stadt. Und bin also hauptsächlich im Bereich Telefon aktiv, auf irgendwelchen Lines, nicht nur, aber auch 190er Lines. Und auf einer nicht 190er Line haben wir uns kennengelernt. Ich habe eine Kontaktanzeige aufgegeben und auf der hat sich Andreas hat sich dann gemeldet. Ach so, und jetzt seid ihr ein richtiges Paar? Nein. Nein, ach so. Wir sind Freunde, aber kein Paar. Ach so. So was gibt es bei Schwulen auch. Gibt es auch bei Schwulen, ist mir schon klar, ja. Ja. Ist es denn auch so, dass ihr euch so in diese schwulen Szene manchmal hineinbegebt, also auch in Diskotheken geht oder in Kneipen? Also wie gesagt, ich schon mal weniger. Naja, aber du kannst ja auch mal auf Reisen gehen. Also ja gut, ich sag jetzt mal, wenn ich mit jemandem zusammen unterwegs wäre oder so, es hat sich das jetzt noch nicht so oft ergeben, dann mache ich das mit Sicherheit auch. Aber wie gesagt, ich bin, weil ich auch alleine etwas schlechter klarkomme, sag ich mal, orientierungstechnisch, muss ich dann schon geführt werden. Ach so. Und bin dann, ja, muss mich dann entsprechend organisieren. Also ich mache das schon so, wenn ich Leute auf der Line kennenlerne zum Beispiel oder so. Also ich frage das deshalb, weil natürlich in der schwulen Welt enormen Wert auf Äußerlichkeiten gelegt wird. Ja, genau. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass man da, wenn man ein Manko hat, wenn man so die normalen Kriterien sieht oder nimmt und nicht sehen kann eben, dass man es da besonders schwer hat, sich auch irgendwie Freunde oder Geliebte zu verschaffen. Andreas, wie siehst du das? Ja, es ist einmal eben die Sache, dass Schwule oft Leute, die anders sind, obwohl sie ja selbst sagen, wir wollen nicht ausgegrenzt werden, dass Leute, die anders sind als so das schwule Klischee auch wieder, ja, im besten Fall nicht wahrnehmen oder im schlimmsten Fall auch mal ganz bewusst weggucken. Das ist, ja, ich bin zum Beispiel auch noch ein Dicker. Ist ja im schwulen Milieu auch nicht unbedingt beliebt, obwohl es Gebärdenclubs und so. Ja, gibt's auch, ja. Ja, da bin ich. Ich bin auch in einem Mitglied. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich ab und zu mal weggehe. In Berlin gibt's einen Club, die Heavy Teddies. Wir haben da unsere Treffen, wo ich dann ab und zu mal nach Berlin fahre und da auch ganz prima, sowohl als Dicker sowieso, aber wie auch als Blinder aufgenommen bin. Das heißt, diese Bärden-Szene scheint zum Beispiel auch was sowas angeht, zum Teil toleranter zu sein als so, ich sag mal, die 0815-Disco. Habt ihr beiden denn jetzt einen Tipp vielleicht für diejenigen schwulen, homosexuellen Menschen, die uns zuschauen, die blind sind, die blinden Schwulen, die uns zusehen, wollte ich sagen, ja. Wie man vielleicht auch so an Infomaterial kommt oder gibt es auch schwule Blindenzeitschriften oder sowas, wisst ihr das? Gibt es, sowas mache ich sogar selber. Das machst du selbst sogar? Da wollte ich nämlich unter anderem auch reden. Ja. Ja, und zwar gibt es eben die Rosa Brille, so nennt sie sich, eine schwulen Blindenzeitschrift auf Kassette. Und Andreas weiß mehr darüber oder kann mehr dazu sagen. Wo kriegt man sowas? Das kriegt man also über das BIT-Zentrum. Das ist praktisch ein Zentrum, was diese Geräte, diese Kassetten vervielfältigt. Ich mache die Redaktion, ich stelle die Bänder und die Beiträge zusammen. Ich lasse zum Beispiel Artikel auflesen aus gedruckten schwulen Zeitschriften. Für Interviews mit Leuten oder bekommen von anderen Blinden Beiträge zugeschickt und nehmen die auf. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir haben jetzt gesagt, dass es sowas gibt. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert, wenn du es jetzt so erklärst. Ja, wer sich interessiert von den Zuschauern, von kann den Zuhörern, anrufen, genau. Oder kann erstmal bei uns anrufen und wir reichen dir das hier weiter. Genau. Ihr seid zwei blinde schwule Aktivisten. Ja. Das hatte ich auch noch nie in der Sendung. Immer wieder was Neues bei uns. Und ich muss auch noch dazu sagen, Andreas hat ja gerade schon bei sich erwähnt, er gehört zu den etwas dickeren. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin mit meinen 1,52 Meter der urgekrönte König der Zwerge wahrscheinlich. aber der letzte Zwerg, den ich kenne. Wie lustig. Also so dick und doof, ne? Oder so, mit dir beiden zusammen. Ja, deswegen haben wir auch angerufen, also auch beide. Und mir war es auch sehr wichtig, dass wir beide reden, weil wir halt beide ja recht unterschiedlich sind. Und unterschiedliche Lebensbedingungen trotz der Gemeinsamkeiten haben. Ja. Und Prinzip kann jeder, der sich gerne melden möchte, im Prinzip auch überhaupt zur Kontaktaufnahme gerne melden. So machen wir das. Jo. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Ja, vielen Dank. Macht weiterhin alles. Eine gute Nacht. Eine schöne Sommerpause. Ja, vielen Dank. Euch auch einen schönen Sommer. Christopher Street Day. Bitte? Gibt es ein Special zum Christopher Street Day? Nein, es gibt nur Urlaub. Schade. Am Christopher Street Day. Ihr beiden, macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. 1.39 Uhr und 50 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 40 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute unsere letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann könnt ihr das jetzt noch tun in den nächsten 20 Minuten unter 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Und bevor es jetzt weitergeht, gibt es eine ganz kleine Domian-Postecke. Ich habe ein sehr schönes Bild, eine... Ja, ich weiß gar nicht, wie das hergestellt worden ist. Das sieht so nach Ölfarbe, eine Collage geschickt bekommen. Ich zeige das den Fernsehzuschauern mal hier an die Kamera. Sehr schön gemacht. Hier ist es ein Teil von meinem Autogrammfoto von einem Menschen aus Mülheim, der F. Brandt heißt und mir einen sehr schönen, netten Brief dazu geschrieben hat. Unter anderem bleib mir weiterhin so ein guter Junge, Domian. Das war sehr nett. Ich danke dem Herrn F. Brandt für dieses schöne Motiv. Dann habe ich einen SMS-Fax bekommen von Elmar. Und der schreibt, hallo Domian, mach doch mal eine Sendung über Actionfiguren. Bin ich jetzt blöd? Ich weiß nicht, was Actionfiguren sind. Was sind Actionfiguren? Vielleicht diese kleinen, die man so kaufen kann? Oder? Ich werde mich schlau machen. Das war auf jeden Fall eine Frage von Elmar aus Wesel. Dann einen ernsteren Brief von Petra aus Hannover und die hat mir geschrieben, lieber Domian, ich möchte dir mitteilen, dass meine liebe Mutter Elsa vor 3 Wochen im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Sie war eine ganz treue Zuschauerin von dir, konnte die letzten Jahre das Bett nicht mehr verlassen und hat jede Nacht um 1 Uhr den Fernseher angemacht. So erfahre ich doch noch viel von den Leuten da draußen, hat sie immer zu mir gesagt. Du warst sozusagen für sie das Fenster zur Welt. Es war ihr Wunsch, dass ich dir schreibe nach ihrem Tod und dir alles Gute wünsche. Das tue ich hiermit. Sie hätte sich nie getraut, bei dir anzurufen. Die besten Grüße, Petra. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Brief, liebe Petra, und freue mich über die guten Wünsche von deiner verstorbenen Mutter. Und Ben aus Aschaffenburg schreibt, was uns ja einige Leute immer wieder mal schreiben. Hi Domian, könntest du bitte mal den kleinen Hirsch vor der Telefonnummer ein wenig nach rechts oder links schieben? Nein. Nein, Ben, das mache ich nicht. Der steht genau da richtig, wo er steht, damit man nämlich das Wort nicht lesen kann, was ich ja immer wieder gerne erzähle. Aber es kommt dann noch ein bisschen dicker hier. PS. PS steht einfach hier nur ein Satz. Stellt euch mal vor, was hier für ein Satz steht. PS, bügelst du eigentlich deine Hemden selbst? Ja, ich bügel sie selbst. Ist es denn so schlimm? Ich bügel die Hemden wirklich in der Tat selbst und ich hasse es zu bügeln. Ich stehe immer über meinem Bügelbrett vor meinem Kleiderschrank und dann ist das Bügeleisen zu heiß oder es verklebt irgendwas oder dieses Spreezeug. Ich sprühe immer die Hemden ein, dann habe ich zu viel drauf gesprüht und dann dampft es und wird braun. Also ich hasse es zu bügeln. Jetzt kommt Kai und Kai ist 20 Jahre alt. Schönen Morgen. Hallo Kai. Hallo. Piep piep. Ja, das ist die Batterie, die ist fast alle. Na, jetzt können wir uns gar nicht lange unterhalten, oder wie? Ja, ein bisschen beeilen. Oh, das ist aber sehr nervig, Kai. Wir fangen mal an und wenn nicht, brechen wir ab und dann wählen wir dich gleich nochmal neu an. Alles klar. Um was geht's denn? Und zwar, ich habe ein ganz großes Problem. Ich bin mit meinem Stiefvater, in meinen Stiefvater verliebt. Nee, das geht so nicht, Kai. Nee, so können wir nicht reden. Das ist super nervig. Pass auf, leg mal auf. Wir rufen, meine Regie ruft dich gleich nochmal an und dann arrangiert irgendwas Neues und dann kommst du gleich wieder dran. Okay? Okay, tschüss. Okay, bis gleich. Stefan, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Stefan, dein Thema. Mein Thema, das kann man gar nicht in einen kurzen Satz fassen. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, also, ich habe seit 4 Monaten eine Brieffreundin. Eine Brieffreundin, wie romantisch. Ja. Gibt's das heutzutage noch? Ja, das gibt's. Wo es nur noch E-Mails und Chatten und was ich alles so höre und SMSen gibt? Das kann man sich doch kein Mensch leisten. Naja, also E-Mail kostet ja überhaupt gar nichts, aber da braucht man natürlich einen Rechner für. Also du hast eine Brieffreundin. Ja, aber inzwischen ist es mehr. Eine Briefgeliebte? Nein, noch mehr. Sie war hier auf Besuch am letzten Wochenende. Und ja, es hat also gefunkt. Wie habt ihr euch denn überhaupt, wie seid ihr aufeinander aufmerksam geworden? Es gibt eine Szene-Zeitschrift und ja, in der habe ich eine Anzeige gefunden. Eine Szene-Zeitschrift? Ja, was für eine Szene? Ja, was sagt man? Gruftis? Ach, Gruftis, ja. Ja. Das sind die, als Erklärung für die Leute draußen, das sind die, die immer schwarz angezogen sind. Ja, aber denen man böse Sachen nachsagt. Nein! Ja. Nein! Das sind Satanisten. Das ist, ja, ich wollte ja sagen, man verwechselt das ja leicht. Ja, okay. Nein, also schwarze Klamotten und okay. Dunkle Musik und dann, naja. Genau. So, jetzt habt ihr euch gesehen und auch wichtig in einer verknallt. Ja, wirklich. So, jetzt kommt das Problem. Was heißt Problem? Also, naja gut, wenn es ein Problem ist, lässt es sich lösen. Ich hatte bis Montag eine Freundin und sie hatte bis Montag einen Freund und hat aber noch eine Freundin. Zur Erklärung. Also du hattest bis Montag eine Freundin. Ja. Dieser Fall ist jetzt aber erledigt, weil du dich von der Freundin getrennt hast. Ja. Können wir das schon mal ad acta legen? Ja. Ne? Also das ist kein Problembereich, ne? Nein. Weg damit. Sie hat noch einen Freund. Hatte. Hatte. Auch, genau wie ich meine Freundin hatte. Auch bis vor kurzem. Ja, bis zum selben Tag. Aber ist doch wunderbar. Nun habt ihr euch beide. Ja, und jetzt hat sie noch ihre Freundin. So zur Erklärung jetzt vielleicht mal. Eine lesbische Freundin? Ja. Ach so. Also ihr Freund wohnt. Ich dachte jetzt eine normale Freundin, das ist ja nicht so. Nee. Sie hat also eine freie Beziehung gehabt, eine weil die Beziehung zu ihrem Freund dann auf Entfernung war. Und sie mit ihrer Freundin zusammen wohnt. Ach, die wohnen sogar zusammen. Ja. Das ist natürlich besonders heikel jetzt, ne? Ja. Da kann man sich ja nicht so ganz einfach mal trennen, ne? Nee. Und das wird sie auch nicht tun. Das wird sie auch nicht tun, da ist sie sicher. Ja. Das sagt sie dir auch. Sagt ja, sie dir auch. Also da habe ich auch volles Verständnis für, weil ich weiß, wie lange diese Beziehung schon läuft. Nee, und, mich? Sagst du uns auch? Bitte? Sag es uns auch, wie lange ja, sie läuft? Ja, 8 Jahre. 8 Jahre schon? Wie alt ist denn die Freundin? 23. 23, 8 Jahre eine lesbische Beziehung zu ihrer Freundin. So, jetzt habe ich kurzerhand diese Woche beschlossen, dass du dir auch noch einen Freund anschaffst. Nee. Nein, so multikulti bin ich nicht. Also, nee, das ist kein Fall für mich. Nein. Jetzt habe ich diese Woche kurzerhand beschlossen, hier zu Hause hält mich nicht mehr viel. Ja. Und ich möchte hier gerne wegziehen. Jetzt sag bitte nicht, dass du in die WG von den beiden Mädels einziehen willst. Nein, das will ich nicht. Nee, das ist schon mal sehr beruhigend. Ja. Sonst hätte ich gleich gesagt, kommt überhaupt nicht in die Tüte, Stefan. Nein, so verrückt bin ich da nicht. Was hast du vor zu machen? Ja, ich möchte auf jeden Fall in die Stadt ziehen und eine Beziehung mit ihr führen. Mhm. Da sind wir uns auch inzwischen ziemlich einig, dass das irgendwie gehen wird. Mhm. Meine Angst ist jetzt bloß. Mhm. Ich fahre also nächste Woche, wenn alles klappt, dahin, um ihre Freundin kennenzulernen. Mhm. Und ja, bin natürlich jetzt etwas verunsichert. Mhm. Wie weit wohnt ihr denn überhaupt auseinander, jetzt im Moment noch? 300 Kilometer. 300. Seid ihr motorisiert? Bitte? Also seid ihr motorisiert mit dem Auto? Nein, beide nicht. Ihr müsst mit der Bahn fahren. Ja. Was sagt denn die lesbische Freundin von deiner Geliebten zu diesem neuen Kontakt zu dir? War geschockt. Ach, die ist geschockt. Die nimmt ja das also nicht so locker hin. Nee, das lag aber mehr oder weniger daran, dass sie also für den Freund von ihr dann doch, obwohl sie lesbisch ist, eine Menge empfunden hat. Also menschlich auch. Mhm. Und ach, sie war geschockt, dass sie sich getrennt hat von ihrem alten Freund. Ja. Mhm. Und das war nicht ganz einfach, weil auch alles ziemlich schnell aufeinander kam. Sag mal, Stefan, wieso willst du denn jetzt so ganz schnell alle Zelte abbrechen, da wo du jetzt lebst? Kannst du das nicht ein bisschen langsamer angehen lassen und sich das... Das will ich auf jeden Fall. Mhm. Also das Problem ist, dass ich finanziell nicht so gut situiert bin, dass ich das auf oder ad hoc machen könnte. Mhm. Hast du einen Job im Moment? Ab nächsten Monat. Mhm. Was machst du? So, dann werde ich wohl wieder im Einzelhandel arbeiten. Im Einzelhandel, mhm. Ja. Aber dieser Job ist halt in der Stadt, in der du jetzt im Moment noch wohnst, ne? Ja, ja. So, ja. Und da muss ich mir dann natürlich das nötige Startkapital für diesen Umzug dann erarbeiten. Würde ich mir aber mindestens ein gutes halbes Jahr Zeit lassen, Stefan. So ist die Planung. Genau, und dann kannst du im halben immer noch sagen, du kannst, 300 Kilometer ist ja auch nicht so ganz die Welt. Ja. Fahr so oft hin wie irgend möglich. Beschnuppert euch auch, du auch und die Geliebte von deiner Freundin? Das ist halt meine Angst, was passiert, ja, ja, das wenn das nicht so gut läuft. Ne? Klar, aber das musst du halt jetzt erstmal ausprobieren. Ne? Hm. Vielleicht läuft es ja doch ganz gut und es arrangiert sich. Nur habe ich auch ein bisschen Sorge, ob du nicht auf Dauer eifersüchtig bist auf die Frau. Das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Ich wäre es, glaube ich. Ja. Nicht mehr. Am Anfang kann man sich dann noch so mit zurechtfinden. Aber so auf Dauer... Kann das eine Gewohnheitssache sein? Also ich kann nur für mich reden. Ich könnte mich mit so etwas nicht arrangieren. Nee, ich glaube es nicht. Aber das ist jetzt eine Frage der Erfahrung auch, ne? Des Probierens. Ja. Du musst es halt alles jetzt mal austasten und austarieren. Ne? Ja. Und beginn erstmal deinen Job da in deiner Stadt und dann im halben Jahr muss man weiter gucken. Ich würde sagen, einfach die Zeit, aber bestimmt interessant. Bestimmt interessant. Ich würde sagen, so im Dezember unterhalten wir uns nochmal. Ja. Der Grufti mit der anderen Grufti, die auch noch eine lesbische Beziehung hat, dann weiß ich Bescheid, wer du bist. Ja. Ja? Jürgen, ich sag vielen Dank, dass ich denn doch nochmal in eurer letzten Sendung jetzt vor der Pause dabei bin. Ein Autogramm wäre mir lieb. Ja, schicken wir dir. Ansonsten. Von meinem Team auch welche? Nee, leider nicht. Ach so. Leider nicht. Okay. Aber es gibt bald ein neues Domian-Buch im Herbst erscheint das und da sind ganz, ganz, ganz viele Fotos von dem Team drin. Ja. Aber das Autogramm-Foto kriegst du und die anderen, die ein Autogramm haben möchten, bitte tagsüber diese Nummer hier anrufen. Okay, also vielen Dank und gute Nacht. Ne? Alles Gute, gute Nacht. Danke. Tschüss, Stefan. Tschüss. So, Christine, 20 Jahre alt. Ja. Nicht Christiane, ne? Nein. Christine. Ja. Christine, du hast eine wunderbar klare Leitung. Das ist sehr schön. Ich verstehe dich sehr gut. Um was geht's? Warum hast du angerufen? Kindstod war das. Mhm. Ja. Weil meine kleine Tochter im Januar am 23. verstorben ist. Mhm. Am 23.01.2000? Ja. Mhm. Wie alt war sie? 6 Monate und ein Tag. Mhm. Magst du von dem Tag mal erzählen, von dem letzten Tag? Ja, klar. Und also ich bin dann morgens aufgestanden, wie immer halt. Mhm. Wenn eine von beiden halt gerufen hat, dann bin ich aufgestanden. Wie eine von beiden? Ja, ich habe noch eine ältere. Ach, du hast noch eine ältere. Hm. Ja, die ist jetzt 2 Jahre. Die ist 2. Mhm. Ja, und die hat dann halt wieder gerufen, Mama essen. Mhm. Ja, wie immer. Mhm. Bin ich halt ins Kinderzimmer, hab nur die Tür erst aufgemacht, hab geguckt. Mhm. Beide lagen so noch im Bett. Gut, habe ich erstmal Essen gemacht. Mhm. Habe ich nochmal geguckt, habe ich gesehen, dass die Kleine überhaupt nicht da ist. Also, dass ich die überhaupt nicht gefunden habe. So vom Reingucken ins Kinderzimmer, ja. Wie, sie lag nicht in ihrem Bettchen? Doch, unter der Decke. Mhm. Ja, und dann bin ich da hingegangen, habe geguckt. Ja, sah noch alles ganz normal aus. Ich habe immer den Test gemacht, immer Finger unter der Nase gehalten, wenn sie sich nicht bewegt hat, weil ich sie nicht wecken wollte. Mhm. Weil die Flasche noch nicht fertig war, ja, hat sich ganz normal noch, so wie immer eigentlich. Mhm. Also Finger unter die Nase gehalten, um mitzukriegen, dass sie atmet. Ja, oder eine Hand auf dem Rücken, ob sich da was bewegt hat. Und meiner Meinung nach, ja. Das hast du immer schon vorher, ob du so prophylaktisch gemacht? Ja, immer. Mhm. Mhm. Ja, und dann hatte ich in der Zeit halt in die Decke weggenommen. Mhm. Und normalerweise, wenn die Decke weg ist, eine Minute später guckt sie mich eigentlich an oder macht dann sofort Theater, weil die Decke halt weg ist. Mhm. Ja, ich bin in der Zeit wieder in die Küche gegangen, aber sie hat kein Theater gemacht. Ja, und dann wusste ich schon ganz genau, was los ist. Ich ins Kinderzimmer rein, das Kind aus dem Bett genommen, ins Schlafzimmer gerannt, meinem Mann Bescheid gesagt. Ja, und dann haben wir angefangen. Mit Wiederbelebung und sowas, Notarzt gerufen. Mhm. Und die brauchten auch erstmal so lange, bis sie hier zu uns gekommen sind. Als du sie da auf den Arm genommen hast, war sie denn dann ganz, ganz warm noch? Die war noch total warm. Mhm. Die war richtig geschwitzt, also sie war klitschnass, kann man sagen. Mhm. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis der Notarzt kam? Ich glaube 15 Minuten oder eine halbe Stunde. Und währenddessen habt ihr dann selbst versucht, in... Haben wir selber gemacht. Mund-zu-Mund-Beatmung oder leichte Massage oder... Ja, und Herzmassage, ja. Mhm. Und weil ich wusste schon ganz genau, was los ist. Wir mussten sie dann auch erstmal sauber machen, weil sie alles Mögliche im Gesicht kleben hatte, weil sie die Nase gelaufen ist wahrscheinlich und so. Mhm. Ja. Während ihr auf den Notarzt gewartet habt und während... Haben wir das gemacht. Ja, und während ihr da zugange wart mit den ganzen Maßnahmen. Ja, ich habe mit einer Hand halt Herzmassage gemacht. Mhm. Mein Mann hat sie halt beatmet und ich habe dann noch mit der anderen Hand telefoniert gleichzeitig. Muss dir doch in der Zeit eine ungeheure Panik durch den Leib geschossen sein, ne? Angst, Verzweiflung und so eine Ahnung schon, das Kind ist vielleicht... Ja, und ich wusste schon ganz genau, dass die das auch nicht mehr schaffen. Die haben es zwar, ich glaube, 2,5 oder 3 Stunden lang haben sie so hier liegen gehabt, mit den Nadeln gestochen überall. Mhm. Und überall was hingeklebt, reingepiekt, Blut abgenommen, alles Mögliche gemacht. Das haben die alles noch bei euch dann in der Wohnung gemacht? Mitten im Wohnzimmer. Mhm. Und es hat alles gar nichts genutzt? Nein, und ich habe mir das die ganze Zeit angeguckt. Mhm. Weil ich auch nicht da weg wollte, weil ich dachte, vielleicht wird sie ja nochmal wach und dann soll sie mich natürlich als erstes sehen. Mhm. Weil zu ihrem Papa oder so wollte sie eigentlich nicht so unbedingt gerne, wenn sie mich gesehen hat, dann wollte sie sofort zu mir. Mhm. Ja, und das war dann halt natürlich auch mein kleiner persönlicher Liebling. Mhm. Du hast das am Anfang gerade so erzählt. Hast du dich mit diesem Thema vorher schon beschäftigt? Oder hattest du irgendeine Ahnung, dass das passieren kann? Am Tag vorher habe ich so überlegt, ob ich nicht einmal die Decke weglasse und dann lieber den Fußsack nehme zum Schlafen. Mhm. Und das habe ich nicht getan. Das habe ich nicht so verstanden, die Decke weglassen? Und ja, und am nächsten Tag lag sie ja unter der Decke und war tot. Was vermutest du denn jetzt, dass sie erstickt ist unter der Decke? Ja, das glaube ich. Machst du dir selbst Vorwürfe jetzt? Manchmal ja. Hm. Macht dein Mann dir auch Vorwürfe? Nein. Der sagt, dass ich das nicht in Schuld war. Und außerdem war das auch, sagt er, extra für Babys eine Decke, da wo auch Luft durch kann. Hm. Jetzt haben die Ärzte in eurem Wohnzimmer das so lange versucht, die Wiederbelebung. Ja, und da sind auch noch überall Flecken im Wohnzimmer. Das erinnert noch alles daran. Flecken von den Medikamenten oder Blut oder? Nee, so von den Medikamenten so. Mhm. Weil die haben wir noch nicht rausgekriegt, da müssen wir noch kräftig schrubben. Als dann definitiv feststand, dass deine Kleine nicht mehr leben wird, haben dann die Notärzte, der Notarztwagen sie mitgenommen? Oder? Nein, mein Papa hatte seinen Chef angerufen, weil mein Vater arbeitet bei einer Bestattungsfirma. Und ja, dann haben sie, also die kamen dann hier hin, Die haben sie noch richtig untersucht, die Kripo und so. Mhm. Ja, und dann habe ich sie noch, ich wollte sie unbedingt noch anziehen, alles richtig machen und dann auch noch selber waschen und den Sarg legen und alles, habe ich alles selber gemacht. Mhm. Also die Kripo, also Sachverständige, haben das Kind zu Hause untersucht, die haben es nicht mitgenommen. In meinem Bett haben sie es. Die haben es nicht in die Gerichtsmedizin mitgenommen? Nein. Mhm. Die haben es bei mir in meinem Bett, haben sie untersucht, ausgezogen, geguckt nach blauen Flecken, war aber gar nichts und so. Und die ganze Zeit warst du oder wart ihr die Eltern dabei? Ich war die ganze Zeit dabei. Mein Mann, der saß hier im Wohnzimmer. Ist das nicht die Oberhölle, wenn man das dann stundenlang alles noch dann mitmachen muss? Ja, aber ich wollte sehen, was sie mit meinem Kind machen. Und das hat mich so aufgeregt, weil der Kripo-Beamte, der sie halt ausgezogen hat und untersucht hat, der hat sie halt wirklich behandelt wie eine Tote. Also praktisch hat ihr die Kleider vom Leib gerissen, kann man sagen, und alles auf die Erde geschmissen. Wann hast du dann dein Kind oder wann habt ihr euer Kind beerdigen können? Wir haben sie dann, also ich habe nach wie vielen Tagen? Auch sofort halt mit in den Leichenwagen gebracht. Und genau 3 Tage später konnten wir sie beerdigen. Ja, wir durften sie uns auch nochmal angucken. Wir hätten sie auch noch einen Tag später mit nach Hause nehmen können nochmal, für einen Tag lang. Ich hätte es getan, aber mein Mann wollte das nicht. Liebe Christine, jetzt ist unsere Sendung leider zu Ende. Du hörst es im Hintergrund. Ich möchte dir sehr gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest gleich. Möchtest du das? Ich habe schon mit einem Psychologen geredet einmal. Ich meine, der hat mir auch sehr geholfen. Ja. Ich biete es dir an, wenn du es nicht möchtest. Nö, eigentlich nicht so. Weil ich rede immer sehr viel mit meinem Mann. Ja. Und mit anderen auch. Dann möchte ich dich bitten, deinen Mann herzlich von mir zu grüßen. Ja, und es tut mir sehr leid, was euch passiert ist. Mhm. Wünsche euch aber dennoch alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt endet unsere Sendung sehr traurig. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Marco Rössler, Leo Scholten, Marc Sommer, Dirk Winhüsen, Anja Schönhardt und Elke Büchter. Wir haben jetzt Sommerpause bis zum 27.08. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und hoffe, dass wir uns alle gesund wiedersehen und wieder hören. Macht's gut, ciao.